Never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like being born in your fingertips. You're trying hard. Every day. So- Ein Ausschnitt aus einem gemeinsamen Konzert der beiden Bands von Johnny und Edgar Winter stand am Anfang der zweiten Soundcheck-Stunde anlässlich des 50. Geburtstags von Johnny Winter. Mitte der 70er Jahre fand dieses Konzert statt und die beiden Albino-Brüder erlaubten sich bei diesem Gig das Vergnügen, noch einmal ein paar von den Soul- und Rock'n'Roll-Nummern zu spielen, die sie Anfang und Mitte der 60er Jahre als unbekannte Clubmusiker zum Besten gaben. Höhepunkt der LP ist für mich diese gefühlvolle Version des Righteous Brothers Hits You've Lost That Loving Feeling. 1976 ist sie unter dem Titel Together erschienen. 1977 kam dann Johnny Winters nächste eigene Platte heraus. Sie hatte den programmatischen Titel Nothing But the Blues und wurde mit der kompletten Band seines Blues-Idols Muddy Waters eingespielt. Außerdem produzierte Johnny Winter von da an bis hinein in die 80er Jahre mehrere LPs seines alten Vorbilds und sorgte damit für einen kräftigen Aufschwung in der Karriere Muddy Waters. Eine schöne Möglichkeit, sich für all die Inspiration zu revanchieren. Parallel zu Johnny Winters Auftritt beim Rockpalast Festival hier in Essen im Frühjahr 1979 erschien eine weitere puristische Bluesplatte Winters, bevor Raising Cain 1980 noch einmal deutlich rockiger klang. Don't Hide Your Love stammt von dieser Platte und wurde vom Bassisten John Paris komponiert. Das hier ist allerdings eine Live-Fassung von einem Radiokonzert in den USA vom April 1980. It's called Don't Hide Your Love. Those are my Raising Cain. Watch out now. We'll be right back. Johnny Winter wurde am 23. Februar 1944 in Leland, Mississippi geboren und wuchs in Beaumont, Texas auf. Sein Vater war Baumwollplantagenbesitzer und spielte nebenbei Banjo und Saxophon. Und er singt auch bis heute noch, immer in einem Kirchenchor und einem Barbershop-Quartett. Die erste Musik, mit der Johnny Winter in Kontakt kam, war also die seines Vaters. Nicht zuletzt Songs der 20er Jahre und Big Band Musik, die sich sein Vater gern anhörte. Als Johnny Winter dann selber anfing, Musik zu machen, kam dazu, was halt im Radio gespielt wurde. Swing, Country-Musik, früher Rock'n'Roll. Und im Alter von 11, 12 Jahren hörte er dann Blues im Radio. In diesem Alter bekam er auch seine erste richtige Gitarre. Zuvor hatte er, wie sein jüngerer Bruder Edgar, Ukulele gespielt. Natürlich gründeten die beiden eine Band und nach Gewinn von Talentwettbewerben kam es tatsächlich zu einem ersten Plattenvertrag. Der Song Schoolboy Blues erreichte sogar Platz 8 der Beaumont-Hitparade. Das war 1959. Johnny Winter war gerade 15 Jahre alt. 1963 verbrachte er einige Zeit in der Blues-Hauptstadt Chicago. Zum Broterwerb spielte er mit den Gents Top 40 Songs. Aber wenn er dann nach Bluesmusikern wie Little Walter, Jimmy Reed oder Muddy Waters fragte, wusste keiner in Chicago, wovon er redete. Erst ein anderer junger weißer Blues-Enthusiast und Gitarrist konnte ihm sagen, wo seine Idole spielten. Dieser Gitarrist hieß Michael Bloomfield und er organisierte nächtliche Sessions in einem Chicagoer Club. All das zu einer Zeit, in der Blues fast ausschließlich Angelegenheit von Teilen der schwarzen Bevölkerung war. Bloomfield gelangte durch den aus England später reimportierten Bluesboom selber zu internationalem Ruhm, bei der Paul Butterfield Blues Band oder mit Electric Flag. Als sich weiße Teenager in den USA wegen Gitarrenbands wie den Stones oder Cream für Bluesmusiker zu interessieren begannen, hatte das einen ganz interessanten Effekt auf deren Live-Auftritte. Johnny Winter erinnerte sich in einem Interview einmal, dass Leute wie B.B. King und Muddy Waters anfingen, viel mehr Gitarre zu spielen, als junge Weiße zu ihren Konzerten kamen. Muddy Waters hätte vorher live gar nicht Gitarre gespielt und B.B. King hätte bei seinen Gesangsstrophen auch nicht Gitarre gespielt. Er hätte nicht auf seinen Gesang mit der Gitarre geantwortet, wie er das heute macht. In dem Moment, wo sie bei weißen Kids ankamen, wurde die Gitarre richtig wichtig. Und das war auch für Johnny Winter selber ein Wendepunkt. Er hätte sich bis dahin immer als Sänger verstanden, der sich auf der Gitarre begleitete. In dem Moment, wo er merkte, dass die Leute ihn mehr als Gitarristen denn als Sänger sahen, begann er auch selber sich anders zu sehen und konzentrierte sich fortan mehr auf die Gitarre. Johnny Winter spielte nach seinem großen Durchbruch auch auf Platte des Öfteren mit den originalen Bluesgrößen zusammen. Mit dem Kontrabassisten und Produzenten Willie Dixon, mit Sonny Terry. Vor 3 Jahren gastierte er auf einer Platte von John Lee Hooker und ab Ende der 70er Jahre beteiligte er sich maßgeblich an gleich mehreren Muddy Waters Platten. rubber band. Das war zunächst Forever Lonely von Muddy Waters 81er LP King Bee. Danach noch einmal Johnny Winter als Sideman im Jahr 1981, diesmal mit Slide-Gitarre bei einer unwiderstehlich relaxten Aufforderung zum Tanzen, Allons Danser, aufgenommen in Beaumont, Texas. Winter begleitete hier den Schlagzeuger seines ersten erfolgreichen Blues-Trios, Uncle John Turner, der übernahm bei dieser Platte auch alle Gesangsparts. In Europa hörte man dann erst Mitte der 80er Jahre wieder etwas von Johnny Winter. Auf einem kleineren Spezialistenlabel Alligator Records erschienen nacheinander drei reine Bluesplatten mit ein paar Uptempo-Nummern zwischendurch. Und Live-Konzerte konnte von ihm auch Mitte der 80er Jahre wieder erlebt werden. You was wondering what was happening the other night when I pulled down the shades and I turned off the light, but it ain't your business. No, it ain't your business. No, it ain't your business. Better leave my bells alone. Well, if I cook my own dinner and I wash my own clothes, I give my baby all the money till she tears up her nose, but it ain't your business. Still, it ain't your business. No, it ain't your business. Better leave my bells alone. Yes, yes. Well, leave my house just to walk the street, you know, she's standing in the doorway and she's with other people. No, it ain't your business. Still, it ain't your business. Well, it ain't your business. Better leave my bells alone. Well, look out. Business vom 85er Album Serious Business. 1986 war dann die LP-Trilogie für das Chicagoer Alligator-Label abgeschlossen. Bruce Egler von Alligator und Johnny Winter gingen sich gegenseitig ein wenig auf die Nerven, formulierte Johnny Winter selber vor ein paar Jahren dazu. Er unterschrieb wieder bei einem Major-Label, in der Hoffnung, mehr Platten zu verkaufen. Die sagten, wenn ich für ein Drittel des Albums an Radioeinsatz denke, wäre es ihnen egal, was ich mit dem Rest anfangen würde. Ein Jahr immerhin lang suchte man nach einem Produzenten. Terry Manning, der auch schon mal mit ZZ Top zusammengearbeitet hatte, erhielt schließlich den Zuschlag. Von Johnny Winters Album Winter of 88. Als die Platte veröffentlicht wurde, zeigte sich Johnny Winter mit den Kompromissen dieser Produktion noch ganz zufrieden, obwohl er schon damals andeutete, er wisse nicht, ob er noch eine Platte mit dem Produzenten Terry Manning machen wollte. Das tat er dann auch nicht. Und zwar sicherlich nicht nur, weil sie ihm nicht, wie damals erhofft, ein neues Publikum eingebracht hatte. Zitat Johnny Winter 1991: Terry war mir gegenüber nicht ehrlich, was die Art und Weise der Produktion angeht. Nachdem ich die Musik eingespielt hatte, stellte er einfach die Platte zusammen und ich war über das Resultat ziemlich unglücklich. Nur auf der CD-Version des Albums Winter of 88 fand sich ein Blues von Peter Chatham alias Memphis Slim und Louis Simpkins, Mother Earth. Und diese Nummer wurde auch schon mal live zelebriert. Little Blues for you, Mother Earth. One, two, three. Thank you. dancing woman, I'm gonna put the 16 degree in on. your mother. Irgendwann in der zweiten Hälfte der 80er müsste dieser Konzertmitschnitt entstanden sein, aber die CD, von der in der ersten Stunde ja schon etwas zu hören war, gibt da leider keine zutreffenden Angaben. Anfang der 90er Jahre war Blues zur Abwechslung mal wieder in und Johnny Winter unterschrieb bei einem neu gegründeten Blues-Unterlabel eines Plattengiganten. Die zwei bisher erschienenen CDs Let Me In von 1991 und Hey, Where's Your Brother von 1992 wurden wieder von Winter selber produziert, in Zusammenarbeit mit Dick Sherman, der schon Mitte der 80er Jahre an den drei Alligator Blues LPs beteiligt gewesen war. Und das nächste Stück, You Must Have a Twin, schrieben Dick Sherman und Johnny Winter auch gleich zusammen. Zum Abschluss dieser etwas verspäteten Geburtstagsparty zu Johnny Winters 50. seinen Beitrag zu Bob Dylans 30. Dienstjubiläum. Diese Fassung von Highway 61 Revisited ist die inzwischen dritte, die es von Johnny Winter offiziell auf LP gibt. Mit dabei waren im Oktober 92 unter anderem der Organist Booker T. Jones, Gitarrist Steve Cropper und Schlagzeuger Jim Keltner. Noch viel Spaß damit und gute Nacht. Cousin Abraham killed me a son and said, man, you must be putting me on. you said light is dead. Yeah, come here, step into the light is dead. Yeah, you're right. Let me tell my first mom, he said, huh? The second mama was with a summer sun, and they were both on the highway 61. Type of thing before, but yeah, I believe it can be very easily done. Just put some bridges out of the slide and that's on Highway 61. Next time we see you coming.